Nach dem Verschwinden Huayra-Quechuas, das heißt nach der Zerstörung des Imperiums von Tiahuanaco, regieren sich die Indianer von Quito, die Mapuches, die Chachapoyas, die ursprünglich Weiße waren, auf eine seltsame Art vermittels einer Institution, die uns an die Germanen und an das Führerprinzip erinnert, die Quinches, die Mutigen. In Krisenzeiten, während eines Krieges oder einer Naturkatastrophe, wählte das Volk den Mutigsten unter ihnen aus, damit er sie führe. Er wurde frei gewählt. Man hielt ihm vollkommene Treue bis in den Tod, doch nur während der Zeit der Krise, der Katastrophe oder eines Krieges. War diese vorbei, wurde Quinche wieder einer vom Volk wohl verehrt seiner Eigenschaften als Krieger wegen, die ihn im Gedächtnis der Legende weiterleben lassen würden, aber der Quinche war ein Quinche Kona nur für die notwendige Zeit und keinen Tag mehr. Wie Pedro Sarmiento de Gamboa sagte, bedeutete der Ausdruck, jetzt, solange der Krieg dauert, wirst du unser Mutiger sein und nicht danach. Wir haben diesen Satz hervorgehoben wegen der unheilvollen Verwicklungen, die eine Übertretung dieser Maßnahme in den genetischen Vererbungen und sogar bis in die geistige Tradition bringen könnte, sowohl bei den alten Germanen in Männerbünden, Laienbruderschaft der Krieger, wie bei den Mapuches, bei den Westgoten, wie bei den Araucanern von Erquilla. Capolican war zum Quinche Kona seines Volkes gewählt worden, nur für die Zeit des Krieges mit den Spaniern, weil er der Stärkste und Mutigste war. Keinem germanischen Führer, keinem Quinche Kona der Mapuches wäre es eingefallen, die heilige und ehrenvolle Regel zu übertreten, um für immer an der Macht zu bleiben, nachdem die Gefahr für sein Volk gebannt war. Es hätte Verrat und Ehrlosigkeit für ihn und die Gemeinschaft bedeutet, wenn diese es zugelassen hätte. Wir haben gesehen, was im heutigen Chile mit Pinochet geschieht. Nur unheilvolle Folgen werden sich daraus für das Vaterland ergeben. Das Schicksal wird von den tiefen Quellen der geistigen Vererbung, von der heimischen Erde und vom Blute aus hereinbrechen, obwohl Letzteres bereits vermischt ist. Sollte der Quinche Kona längere Zeit als notwendig an der Macht bleiben. Es ist sehr interessant, in Verbindung hierzu an die Rede Hitlers zu erinnern, die er bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hielt. Er sagte, »Wenn ich sterbe, wird Göring mein Nachfolger, wenn dieser stirbt, wird Rudolf Hess sein Nachfolger und wenn dieser stirbt, wird der Mutigste sein Nachfolger werden.« Das ist der Quinche Kona. Wenn das Imperium von Tiahuanaco mit Leichtigkeit vernichtet werden konnte und die Inkas ihrerseits die Sieger zwanglos zerstörten, ihnen mehrere Jahrhunderte hindurch ihre Gesetze und Verwaltung auferlegten, so liegt darin ein Widerspruch und eine Unbekannte, die schon nicht mehr aufzuklären ist. Einerseits sind die Mapuches oder sind es vielleicht die Pincuches grausam und zerstörerisch. Andererseits mutig und kriegerisch. Es ist dies nur durch die Vermischung gegensätzlichen Blutes zu erklären. Vielleicht war Kari in Wirklichkeit Kari mit K. Ein Wikinger, der entschlossen war, seine Artgenossen in Tiahuanaco wegen einer Gefahr oder eines Verrates auszumerzen. Wobei es die Christianisierung gewesen sein könnte, die sich während der letzten Periode in Tiahuanaco abzuzeichnen begann, unter dem Einfluss einiger irländischer Missionare, wie jener Paizume aus Brasilien, oder durch die Templer selbst, die einige ihrer christlichen Symbole, ob schon gnostischer Art, eingeführt hatten. Kari erinnert an Wotan und Thor, den Gott mit der Axt, und Quinches, der Mapuches, trug Wotans Axt als Zeichen der Macht und der Würde, das Toki-Kura. Toki heißt Axt in der Mapuche-Sprache. Es hat einige araukanische Kaziken gegeben, die das Toki-Litiko, den Stab oder die Axt aus Meteorstein von Atlantis geholt hatten, wie zum Beispiel Kalfukura. Dieser Stab oder Axt hat im heutigen Süden Amerikas Vultan oder Wotan gehört. Wir haben uns auf einen weißen Verrat bezogen, der im Krieg des Juden gegen die weißen Götter ergänzend wirkte und mitarbeitete, der als Vorbild eine außerirdische Situation gehabt haben mag, als Prolog zur Geschichte auf der Erde? Oder war es möglich, dass Kari sich zu dieser Gruppe bekannte? Alle 700 Jahre beginnt alles von Neuem, hatte Hitler gesagt. Es ist aber wieder eine Möglichkeit gegeben, die Entropie zu besiegen, nach Hyperborea zurückzukehren, das goldene Zeitalter wieder auferstehen zu lassen, die Erdachse wieder aufzurichten und sich das Kali-Yuga wieder umkehrt. Doch der Versuch gelingt nicht, darf nicht gelingen. Er muss unvollendet hier auf der physischen Erde besiegt bleiben, damit der Lorbeer im Geiste blühen kann, der Vira bewusster wird, bis er es absolut ist, wie jetzt durch dieses Buch, das wir heute schreiben. So ist der esoterische Hitlerismus. Dieses Buch würde nie geschrieben worden sein, wenn Hitler materiell gesiegt hätte. Der Führer wird den Krieg auf eine viel endgültigere Weise auf ewig gewinnen. Auch durch dieses Buch, das ich schreibe, in dem ich meine Hand und mein Gehirn zur Verfügung stelle, damit ein anderer es verwirklichen kann. Aufgrund so vieler glorreicher und fehlgeschlagener Vorsätze, vieler Opfer und Kämpfe, wird die Erde, der Geist der Erde, von dem Vira gezwungen werden, die nötige Energie zu verwandeln für das Überleben der letzten Katastrophe, wenn die Pole sich umkehren und die Antarktis wieder der Kontinent des hyperboreischen Nordens im Satya-Yuga im goldenen Zeitalter sein wird. Es kann sogar geschehen, dass die Viras erreichen, herauszutreten, sich in Sterne verwandeln mit dem Erscheinen der sechsten Sonne. Der Geist der Erde wird endlich befreit, erlöst, verwandelt sein. Alle 700 Jahre gibt es ein neues Zeitalter des Helden. Der letzte Avatar war gekommen, es uns zu zeigen, der Führer Adolf Hitler. Im 13. Jahrhundert war der vorletzte Versuch unternommen worden. Es gab eine neue göttliche Lichtwelle über dem Planeten und der Feind zog sich für einen Augenblick zurück. Danach wurden die Katharer, die Troubadoure und die Minnesänger vernichtet, auch Friedrich II. Von Hohenstaufen und die Templer. Das Einweihungsmysterium des Gral wurde nicht mehr zelebriert. Und selbst jenes geistige Objekt verschwand von der Oberfläche der Erde. In Amerika, in Huitramana-Land, wurden die Atumarunas in Tiahuanaco getötet. Es scheint, als ob von einem unbekannten Ort außerhalb des Planeten ein Befehl zum Verschwinden gegeben worden sei, obwohl die materiellen Möglichkeiten für den physischen Sieg vorhanden waren. Die Siddhas, die zur Erde kommen, um diesen geistigen Auftrag zu erfüllen, sind die Bodhisattvas, die Tulkus, die freiwillig hierher zurückkehren. Sie dringen durch die Leere der schwarzen Sonne ein, vom grünen Strahl kommend. Auf der Venus, dem Morgenstern, erstehen sie den nötigen und schützenden Mantel, um ihre Botschaft auf dieser Erde auslegen zu können. Alle 700 Jahre blüht der Lorbeer neu, sagten die Katharer. 700 Jahre waren vergangen seit dem Verschwinden des Wikingerreiches und 700 Jahre müssen vergehen bis zum Versuch des Hitlerismus, den Feind zu besiegen und in das goldene Zeitalter auf Erden zurückzukehren. 700 Jahre seit der Zerstörung des Imperiums der arischen, hyperboreischen Atumarunas in Tiahuanaco. Wir sind jetzt noch dabei, diesen letzten Kampf des esoterischen Hitlerismus zu führen, die Anweisungen, die vom grünen Strahl kommen, befolgend und die noch über die Antenne des Führers des letzten Avatars gehen. Genau wie alle unsere hyperboreischen Kameraden des Wotan-Ordens werden wir bis zum letzten Tag ohne Wiederkehr kämpfen. Denn heute wissen wir, dass es keine weiteren 700 Jahre mehr geben wird.